Hallo Mutti. Hallo Fatih. Stille wird übersprungen. Das ist auch gut, ne? Oh, das ist sehr von Vorteil. Ja, dass wenn nämlich Das einer mal nichts zu ist sagen hat, dann geht es sehr. nämlich einfach weiter. Genau. So, machen wir die Nullnummer. Schon wieder? Zum siebten Mal. Okay, wir machen dann Gut. einfach die siebte Null. Wer sind wir denn? Wir sind Zungenlegastheniker. Die Zungenalkoholiker? Nein, wir haben ja kleine Kinder dabei. Ach so. Ja, jetzt aber nicht mehr, ne? Ja, nein, die mussten ja jetzt irgendwann mal ins Bett, weil die Stimmt. ersten sechs Nullnummern haben einfach zu lange gedauert. Nee, es war das falsche Format. Ach Und das so. geht alles nicht. Okay. Ja. Und jetzt probieren wir es mal damit. Böp. Schon toll, wenn die Stille übersprungen wird. Ja, man muss halt nicht so viel Müll quatschen, kann das sein? Das war's einfach. Doch, also Müllquatschen, das setze ich schon voraus. Das mache ich dann, das ist mein Part. Ja, das ist ja gesetzt. Machst du den Part der sexy Stimme? Das können nur andere beurteilen. So. Ja, dann tschüss. Die Leute wollen doch wissen, um was geht, oder? Ja, dann sollen sie zwar die erste Folge anhören. Das ist ja die Nullnummer. Ach so, Ja. der Teaser. Richtig, tschüss. Cliffhanger? Wenn bei der nächsten Folge mindestens schon 10 Abonnenten da sind, dann mache ich das nackt. Das ist natürlich ein Anreiz beim Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also du hast wirklich das Konzept des Postcards, genau, Post. Postcards ganz und gar Richtig. verstanden. Sehr gut. Nebengeräusche sind auch immer gut. Deswegen dampfe ich jetzt auch. Tschüss. Tschüss.